Die Zeitqualität der Symptomatik. So uninteressant wie die zeitliche Vergangenheit für unsere Fragen ist, so interessant und aussagekräftig ist das zeitliche Umfeld beim Auftreten eines Symptoms. Der genaue Zeitpunkt, an dem ein Symptom auftritt, kann wichtige Informationen über den Problembereich liefern, der sich im Symptom manifestiert. Alle synchron zum Auftreten eines Symptoms ablaufenden Ereignisse bilden den Rahmen der Symptomatik und sollten mitgesehen werden. Dabei gilt es nicht nur, äußere Ereignisse zu beachten, sondern vor allem auch innere Prozesse wahrzunehmen. Mit welchen Gedanken, Themen und Fantasien setzte man sich gerade auseinander, als das Symptom auftrat? In welcher Stimmung war man? Gab es irgendwelche Nachrichten oder Veränderungen im Leben? Dabei erweisen sich häufig gerade die als bedeutungslos und unwichtig eingestuften Ereignisse in Wirklichkeit als signifikant. Da sich im Symptom ja ein verdrängter Bereich manifestiert, werden auch alle damit zusammenhängenden Ereignisse in ihrer Bedeutung verdrängt und entsprechend abgewertet. Es sind im Allgemeinen nicht die großen Dinge im Leben, denn mit ihnen setzt man sich meist bewusst auseinander. Die kleinen, harmlosen Dinge des Alltags aber sind häufig Auslöser für verdrängte Problembereiche. Akute Symptome wie Erkältung, Übelkeit, Durchfall, Sodbrennen, Kopfschmerzen, Verletzungen und Ähnliches reagieren zeitlich sehr genau. Hier lohnt sich die Frage, was man genau in diesem Moment getan, gedacht oder fantasiert hat. Stellt man sich selbst die Frage nach dem Zusammenhang, so ist es gut, die erste, sich spontan einstellende Idee genau zu betrachten und nicht zu schnell als belanglos wieder wegzuschieben. All dies braucht eine gewisse Übung und eine gute Portion Eigenehrlichkeit oder, besser gesagt, Misstrauen sich selbst gegenüber. Wer davon ausgeht, sich selbst gut zu kennen und deshalb auf Anhieb entscheiden zu können, was da stimmt und was nicht, wird niemals besondere Erfolge auf dem Weg der Selbsterkenntnis verzeichnen können. Auf dem richtigen Weg ist eher jemand, der davon ausgeht, dass jedes Tier auf der Straße ihn besser einschätzen kann als er sich selbst. Zweite Regel: Analysieren Sie den Zeitpunkt des Auftretens eines Symptoms. Fragen Sie nach Lebenssituation, Gedanken, Fantasien, Träumen, Ereignissen und Nachrichten, die den zeitlichen Rahmen für das Symptom liefern.